Als eine von den Krempen seines Hutes sich losgelöst hatte und herunterhing, ließ er ihn so, wie er war, obwohl diese Krempe ihn bei starkem Wind sehr belästigte. Ich sehe vor meinen Augen noch seinen Rock, auf den er selber oben in seinem Zimmer einen Flicken setzte, so oft er das für nötig hielt. Schließlich bestand der ganze Rock nur noch aus Flicken. Niemals schrieb er einen Brief, niemals empfing er einen. Er sprach mit keinem Menschen ein Wort, außer mit den Nachbarn, die zu uns in die Wirtschaft kamen. Auch mit diesen gewöhnlich nur, wenn er zu viel rumgetrunken hatte. Seine große Schifferkiste hatte keiner von uns jemals offen gesehen. Nur ein einziges Mal wagte ein Mensch, ihm über den Mund zu fahren. Und das geschah erst in der letzten Zeit, als mein armer Vater schon sehr krank und dem Tode nahe war. Dr. Livesey kam eines Nachmittags zu später Stunde, um noch nach dem Kranken zu sehen. Meine Mutter setzte ihm ein bisschen zu essen vor und dann ging er in die Schenkstube, um eine Pfeife zu rauchen, bis sein Pferd vom Dorf zurückgebracht würde, denn wir hatten im alten Admiral Benbow keine Stallung. Ich ging mit dem Doktor in die Schenkstube und ich erinnere mich noch, dass mir der Unterschied zwischen dem sauberen, munteren Doktor mit seiner schneeweiß gepuderten Perücke, seinen hellen, schwarzen Augen und seinem liebenswürdigen Benehmen und den plumpen Landleuten auffiel, besonders aber der Gegensatz zu dem schmutzigen, zerlumpten alten Piraten, der stark angetrunken hinter seinem Tisch saß und die Ellenbogen aufgestützt hatte. Plötzlich begann er, der Captain nämlich, sein ewiges Lied zu brüllen. 15 Mann bei des Toten Kist, jo ho ho, und ne Buddel Buddel rum. Suff und der Teufel holten den Rest, jo ho ho ho, und ne Buddel Buddel rum. Anfangs hatte ich vermutet, des Toten Kist sei die große Schifferkiste oben im Vorderzimmer, und ich hatte sie in meinen Träumen mit dem einbeinigen Schiffer in Verbindung gebracht. Inzwischen aber hatten wir alle schon längst aufgehört, auf sein Singen zu achten. An diesem Abend war das Lied nur dem Dr. Livesey neu, und ich bemerkte, dass es auf ihn keinen angenehmen Eindruck machte. Denn er sah einen Augenblick ganz ärgerlich aus, bevor er in seinem Gespräch mit dem alten Gärtner Taylor fortfuhr, mit dem er sich über ein neues Mittel gegen das Gliederreißen unterhielt. Der Captain wurde bei seinem eigenen Lied lustig und schlug schließlich mit der Faust vor sich auf den Tisch. Wir alle wussten, dass er damit den Anwesenden Schweigen befehlen wollte. Alle hörten sofort auf zu sprechen, mit Ausnahme des Dr. Livesey. Der sprach ruhig weiter, indem er zwischen jedem zweiten oder dritten Wort einen kurzen Zug aus seiner Pfeife tat. Eine Weile starrte der Captain ihn an, schlug wieder mit der flachen Hand auf den Tisch, starrte ihn noch grimmiger an und schrie endlich mit einem gemeinen Fluch, »Stille da unter Deck!« »Sagten Sie etwas zu mir, Herr?« sagte der Doktor. Und als der Kerl mit einem neuen Fluch ihm sagte, das wäre allerdings der Fall, antwortete der Arzt, »Ich habe Ihnen nur eins zu sagen, Herr. Wenn Sie mit dem Rumtrinken so weitermachen, wird die Welt bald von einem sehr dreckigen Schuft befreit sein.« Die Wut des alten Burschen war schrecklich anzusehen. Er sprang auf, zog ein Matrosenklappmesser, öffnete es, schwang es auf der offenen Handfläche und drohte dem Doktor, er werde ihn an die Wand spießen. Der aber rührte sich nicht einmal. Er sprach wie bisher über die Schulter weg zum Captain und sagte mit der gleichen ruhigen Stimme, ziemlich laut, so dass alle im Zimmer ihn hören konnten, aber ganz gelassen, »Wenn ihr nicht augenblicklich das Messer in die Tasche steckt, so gebe ich euch mein Wort darauf. Nach der nächsten Gerichtssitzung hängt ihr am Galgen.« Dann kreuzten ihre Blicke sich, aber der Captain gab bald klein bei, steckte seine Waffe ein und setzte sich wieder hin, wobei er wie ein geprügelter Hund knurrte. »Und nun noch eins, mein Mann«, fuhr der Doktor fort. »Da ich jetzt weiß, dass solch ein Bursche in meinem Bezirk ist, so könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich Tag und Nacht ein Auge auf euch haben werde. Ich bin nicht nur Arzt, ich bin auch Beamter, und wenn ich auch nur die leiseste Beschwerde über euch höre, wär's auch bloß wegen einer Unhöflichkeit wie heute Abend, so werde ich dafür zu sorgen wissen, dass man euch an dem Kragen nimmt und abschiebt, und damit genug.« Bald darauf wurde Dr. Livesey's Pferd gebracht und er ritt ab. Der Captain aber war an diesem Abend still und tat noch viele Abende hinterher den Mund nicht auf.